Programm der Freiheit. Von Fabian von Freyer und Andreas von Westphalen. Ja, dann veranlassen Sie das. So. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Gemessen an der Geduld, die Sie in den letzten Jahren für das Niendoll-Institut aufgebracht haben, da scheint mir so ein akademisches Viertelstündchen nicht so wichtig zu sein. Da könnten Sie recht haben. Aber es hat sich gelohnt, nicht wahr? So, das ist die von Ihrem Institut entwickelte Traumanalyse in den Gerichtssaal geschafft hat, war doch alle Mühe wert, finden Sie nicht? Allerdings nicht als objektiver Beweis. Nein, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Auch unsere objektiven Beweise haben Zeit gebraucht, bis sie von der Gesellschaft akzeptiert und vor Gericht anerkannt wurden. Aber jetzt kommen wir mal zu Ihrem Bericht. Chapeau. Tür geöffnet. Ja, wir sind mit dem Reprogramming recht gut vorangekommen. Die biometrische Kontrolle des öffentlichen Raums sollte eigentlich zu einer Verschlankung des Polizeiapparats führen, etc., etc., etc. Und wir kennen das Ergebnis. Jahr für Jahr steigen die Ausgaben. Jetzt aber mit Ihrem Reprogramming. Wohnzimmer gesichert. Der freie Mensch. Der freie Mensch in einer Gesellschaft, in der Überwachung und langfristige staatliche Kontrolle überflüssig ist. Part negativ. Wir sind also am Ziel. Die freiheitliche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die keine Kriminalität mehr kennt. Vorstellbar. Ja. Küche gesichert. Der Erfolg, mit dem wir die Traumanalyse in der Gesellschaft und in den Gerichten hoffähig gemacht haben, hat das Renommee Ihres Niendroy-Instituts wesentlich verbessert. Eine Elite-Forschungseinrichtung. Da sind sich alle einig. Nun ja. Und deshalb können wir das Reprogramming als neues Projekt des Niendroy-Instituts jetzt endlich öffentlich vorstellen. Jetzt ist der Augenblick, um den Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen. Und dann können Sie Ihre aktuelle Forschung mit Testreihen am Menschen fortführen. Ja. Mit ein bisschen medialer Unterstützung werden wir dafür sorgen, dass der Humanversuch von der Öffentlichkeit als alternativlos angesehen wird und dass wir dafür ein Gesetz brauchen. Da reicht bei der Presse nur die Erwähnung des Niendroy-Instituts und na, vielleicht ein kleiner Schubs. Ich will deine Hände sehen! Was? Wieso? Sie haben das Recht zu schreien! Was läuft hier? Die Beeinflussung der Eigenzeit des Gehirns, ja. Sie schreiben, dies geschieht entweder in Mußestunden, die es aber in einer Zeit, in der alle Tätigkeiten einer omnipräsenten Verwertungslogik unterworfen sind, nicht gibt, oder aber im Traum. Im Traum, ja. Es gelten für das Reprogramming die gleichen Voraussetzungen wie für die Traumanalyse. Im Traum werden diese Vorgänge für uns sichtbar und therapierbar. Omnipräsente Verwertungslogik. Das ist sehr negativ. Ja, vielleicht, zugegeben. Aber es bleibt heutzutage dem Gehirn tatsächlich lediglich die Traumphase, um sich gesund zu sortieren, um seine Netzwerke aus Nervenzellen gemäß dem zuvor Erlebten zu reorganisieren. Nur hier kann das Reprogramming dem Patienten zu einer Neuorientierung verhelfen. Kann therapeutisch in die Reorganisation des Gehirns eingegriffen werden. Gelingt es, die Eigenzeit des Gehirns zu kontrollieren, könnte das die Neurologie in die Lage versetzen, individuell negative Verhaltensmuster zu heilen bzw. zu beheben. Sehr viel Konjunktiv. Nun, offiziell können wir für diesen Bericht nur auf den Tierversuch rekurrieren. Das Potenzial des Reprogrammings lässt sich an den daraus erhobenen Daten nicht wirklich plastisch darstellen. Entsprechend zurückhaltend habe ich diesen Bericht formuliert. Es gibt doch aber Freiwillige. Ganz recht. Aber nur wenige Häftlinge wollen teilnehmen. Auch wenn wir ihnen für den Zeitraum der Testserie Hafterleichterungen in Aussicht stellen. Im Übrigen, der Hochsicherheitstrakt beherbergt nicht gerade ideale Probanden, wenn ich das so sagen darf. Wie Sie wissen, bräuchten wir einen weniger gewaltbereiten Typus. Taschendiebe. Weniger harter innerer Panzer. Nichtsdestotrotz geht es um einen langen Beobachtungszeitraum. 10 bis 15 Jahre. Nun ja, ich denke, ich habe da einen Mann, der Sie interessieren könnte. Es geht um Mord. Objektive Beweislage. Sie wissen, wonach wir suchen. Langsam. Schauen Sie selbst. Übrigens, der erste Angeklagte, der nach objektiver Beweislage eindeutig schuldig ist, und jetzt kommt's, der trotzdem die Traumanalyse beantragt hat. Hey. Sie halten mich auf dem Laufenden, ja? Ausziehen. Was für einen beschissenen Film bin ich hier eigentlich? Die Klamotten runter. Ach, Sie wollen mal einen nackten Mann sehen, ne? Ich denke, ich habe hier einen Mann, der einen interessanten Probanden für unser Reprogramming abgeben könnte. Tatsächlich? Was meinen Sie? Ich habe die Unterlagen auf der Fahrt hierher studiert. Schauen Sie selbst. Hemd, Jeans, Gürtel, Schuhe, Unterhose, Strümpfe, Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln und ein Portemonnaie mit 10,57 Euro. Fantastisch. Um was geht's? Hier, unterschreiben. Mord. Ja, ich weiß. Aber schauen Sie erst einmal. Ihren Arm bitte. Aber gerne. Kein Implantat. John Lord, 28 Jahre, keine näheren Angehörigen. So. Eltern gestorben, als er 15 unter war. Mordverdacht. Autounfall. Naja, Verdacht ist wohl eher ein Witz. Er war dabei. Schwer traumatisiert. Jahrelange Therapie. Bin gespannt auf die Protokolle des Therapieverlaufs. Wenn Sie sich dann bitte mal vorbeugen wollen. Finger weg, Sie fassen mich nicht an. Ich glaube, das reicht. Internatskind. Ja, wohlhabende Eltern. Ist allerdings nicht viel übrig geblieben. Ja, solche Schulen sind teuer. Und? Beweislage objektiv. Das belegt die Aufzeichnung des Verhörs. Mindestens 15 Jahre. Heute Nacht. Never ever. 2.33 Uhr laut Implantat des Opfers. Litterminer Straße 13a. Hören Sie, ich habe zusammen mit meiner Freundin und einem Freund bei mir zu Hause auf den Tag der Arbeit angestoßen. Bis 4 Uhr morgens mindestens. Riecht man, ja. Herr Lord, auch wenn Sie kein Implantat haben, wir konnten Sie objektiv orten. Was? Das GPS Ihres Wagens. Die Bilder der biometrischen Kamera am Eingang des Gebäudes. Ihre DNA am Tatort. Aber das ist unmöglich. Wie soll ich denn in das Haus gekommen sein? Der Augenscan beweist, dass Sie um 2.27 Uhr als zugangsberechtigt identifiziert die Haustür geöffnet haben. Aber ich kenne Herrn Bader so gut wie gar nicht. Merkwürdig. Am 17. April hat Herr Bader für Sie eine Zugangsgenehmigung für das Haus beantragt. Überdurchschnittliche schulische Leistungen. Judo. Schulsprecher mit Hang zur Aufsässigkeit. Nach dem Abitur soziales Jahr. Kinder- und Jugendarbeit. Bricht Studium der Soziologie und Philosophie ab und wird Tischler. Wen bringt so einer denn um? Das Opfer heißt Michael Bader. Laut Dossier hängt es mit Lords angestrebter Selbstständigkeit zusammen. Bader war der Banker, der John Lord einen Kredit verweigert hat. Moment, also ein verweigerter Kredit als Motiv für einen Mord. Wie hoch war denn der Betrag? Bei der Beweislage wird das Motiv niemanden interessieren. Auch wenn jemand vor Augenzeugen einen Mord begeht, würde ich als Psychologin versuchen wollen, das Motiv zu verstehen. Hat er gestanden? Herr Lord, wollen Sie sich wirklich einem für Sie demütigenden, für alle Beteiligten verzichtbaren und darüber hinaus auch für den Steuerkunden kostspieligen Gerichtsprozess aussetzen? Der Gesetzgeber bietet Ihnen an, das Strafmaß um 5 Jahre zu verringern, wenn Sie im Gegenzug ein umfassendes Geständnis ablegen. Jetzt. Ich brauche keine Strafmilderung. Ich bin unschuldig. Ich verlange eine Traumanalyse. Das ist absurd. Traumanalyse? Obwohl alle objektiven Beweise gegen ihn sprechen? Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Psychologische Neugier, wenn Sie so wollen. Ihm scheint nicht bewusst zu sein, dass die Traumanalyse in solchen Fällen ausschließlich mit der objektiven Beweislage übereingestimmt hat. Eine Tat im Affekt vielleicht? Er hat nachgeladen. Aber was treibt ihn an? Das ist doch aussichtslos. Herr Lord, wir reden über 5 Jahre Ihres Lebens. Ich habe ein Alibi. Dann muss es wohl den formaljuristischen Weg nehmen. Sie werden heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Wie ich sehe, gibt Ihr Bankkonto nicht viel her. Aussichtslos, ja. Aber ich würde sagen, er passt zu uns. Mehr als das, denke ich. Sobald er verurteilt ist, werden wir versuchen, ihn für ein Reprogramming zu gewinnen. Darauf kann man noch anstoßen, oder nicht? Insbesondere, wenn Sie die zweite gute Nachricht hören. Die da wäre? Unser Schirmherr hat mir erklärt, dass er den Zeitpunkt für gekommen hält, den Gesetzesentwurf therapeutisches Reprogramming ins Parlament einzubringen. Ha. Mit der entsprechenden Unterstützung der Medien, versteht sich. Das wurde ja auch langsam Zeit. Also, wo gehen wir hin? Ich nehme an, Sie sind meine staatlich bestellte Verteidigung. Strawinski, mein Name. Nicht verwandt mit dem Komponisten. Mit Y. Hinten. Wie fühlen Sie sich? Was glauben Sie? Sie hatten bereits Besuch von einem Mitarbeiter des Nindreu-Instituts. In der Tat. Sie haben die Traumanalyse beantragt. Ihnen ist klar, dass die Traumanalyse ein Gutachten darstellt, das vor Gericht stützenden Charakter hat. Das heißt, der objektiven Beweislage in ihrer Gewichtung nachgestellt ist. Und dass die Traumanalyse in allen bisherigen Verfahren dieser Art die objektive Beweislage bestätigt hat. Die Betonung sollte auf bisherigen liegen. Ich habe die Aufzeichnung Ihres Verhörs gesehen, trotz Ihrer Unschuldsbeteuerung. Herr Lord, als Ihre Verteidigerin lege ich Ihnen nahe, sich schuldig zu bekennen. Hä? Es ist noch nicht zu spät dafür. Schuldig bekennen? Sie sind meine Verteidigerin. Gut, Frau Strawinski, dann hören Sie mir mal zu. Ich habe mit meinen Freunden gefeiert. Das ist die Wahrheit. Deswegen habe ich die Traumanalyse beantragt. Ich bin unschuldig. Weshalb sollte ich 5 Jahre Strafmilderung ablehnen, wenn ich schuldig wäre? Für wie dämlich halten Sie mich eigentlich? Irgendwas muss mit den objektiven Beweisen sein. Wir haben zusammen gekocht. Lammkeule übrigens. Haben gegessen, getrunken. Juliette hat sich etwas zurückgehalten. Sie musste am nächsten Tag früh arbeiten. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Sie wissen schon, das ging bis früh in den Morgen hinein. Ich hätte kein Auto mehr fahren können. Es war einer dieser Abende, die nie enden sollen. Es war echt schön. Juliette hat den ganzen Abend... Verdammt, Juliette hat Fotos gemacht. Sie... Mit meinem Handy. Warum haben Sie das nicht der Polizei gesagt? Mein Handy liegt auf meinem Schreibtisch. Schade, dass Sie kein Implantat tragen. Man hat das Recht, sich frei zu entscheiden. Hätten Sie sich für ein Implantat entschieden, hätte man Sie zur Tatzeit objektiv lokalisieren können. 80% der Bevölkerung haben sich für Transparenz entschieden. Transparenz. Die Verteidigung plädiert also auf unschuldig? Ist das richtig? Sie sind sich sicher? Klar. Ja, das ist korrekt. Ich stelle fest, in Anbetracht der Schwere der Tat, in Anbetracht des von der Staatsanwaltschaft beigebrachten objektiven Beweismaterials und in Anbetracht der Tatsache der Implantatslosigkeit Herrn Lords und der daraus resultierenden dringenden Fluchtgefahr, ist der Antrag auf Kaution 1722b abgelehnt. Hier läuft was total falsch. Besuch ist während der Untersuchungshaft untersagt. Prüfen Sie meine Angaben. Natürlich. Mein Alibi, mein Handy, Sie wissen schon, fragen Sie Juliette. Herr Lord, ich nehme an, ein Psychologe des Nindreu-Instituts hat Sie bereits wegen Ihres Antrags auf Traum... Scheiße, Sie sind meine Anwältin! Herr Lord? Es tut mir ausgesprochen leid, Herr Lord. Aber Ihr Ausbruch vor dem Untersuchungsrichter... Sedierung war eindeutig angezeigt. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, willkommen im Nindreu-Institut. Wir sind laut Gesetz angewiesen, Personen, bei denen eine Traumanalyse vorgenommen wird, über das Verfahren aufzuklären. John? John, ich glaube, hier ist einge... Wer sind Sie? Was? Strawinski. Guten Tag. Entschuldigen Sie, aber Herr Lord hat mich autorisiert, seine Wohnung zu betreten. Sie sind seine Freundin. Juliette Müller, nehme ich an. Darf ich Sie um Identifikation bitten? Was? Wieso sollte John... Man hat mich zu seiner Pflichtverteidigerin bestellt. Wie bitte? Entschuldigen Sie, Ihre Identität. Bitte. Ich darf Ihnen sonst nichts sagen. Und Ihre Autorisierung? Gerne. Okay, und welche Zugangskategorie haben Sie? Sie haben ein Implantat. Herr Lord... Welche Zugangskategorie haben Sie? Lediglich identifizierenden Zugang. Ich habe keinen Zugriff auf Krankenakte, Bankverbindungen oder dergleichen. Wenn Sie das meinen. Juliette Müller. Gut. Nett, Sie kennenzulernen. Herr Lord, wir können durch die Analyse der Gehirnaktivitäten eines Beschuldigten in der Traumphase feststellen, ob dieser tatsächlich schuldig ist oder nicht. Wir sehen die Traumbilder, wenn man so will, den Film, den sie produzieren. Wir schauen zu, wie sich ihr Gehirn gesund sortiert, um am nächsten Tag den Anforderungen gerecht zu werden. Verstehe. So ein bisschen wie ein Mörder träumt anders als ein Unschuldiger, der des Mordes nur angeklagt wird. Genau. Warum nicht? Ja. Ihnen ist klar, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass ich objektiv der Mörder bin. Sie werden also Ihr Gutachten gegen die objektiven Beweise der Anklage setzen müssen. Vorausgesetzt, Sie sind unschuldig. Also, was heißt hier Pflichtverteidigung? Ihr Freund sitzt in Untersuchungshaft. Man verdächtigt ihn des Mordes. Schuld oder Unschuld, wie dem auch sei, wir werden den Nachweis liefern können. Wir werden Sie im Verlauf unserer Analyse mit Bildern und zusätzlichen Informationen in Ihren Träumen konfrontieren. Wir registrieren und analysieren, wie Sie darauf reagieren. Das heißt, Sie beeinflussen meine Träume? Stellen Sie sich das wie einen Rorschach-Test vor. Also ein Verfahren, das zur Erfassung der gesamten Persönlichkeitsstruktur dient. Ich träume also Dinge, die ich ohne Sie nicht träumen würde? Das kann nicht sein. Wir haben gefeiert, bestimmt bis 3:30. John saß da. Ist doch ein Wahnsinn. Ich meine, das können Carlos und ich beschwören. Tja, das ist auch John Lords Aussage. Wie gesagt... Alle objektiven Beweise sprechen gegen ihn. Er beharrt allerdings auf seiner Unschuld und hat die Option auf Strafmilderung abgelehnt. Ja, natürlich. Was sonst? Immerhin 5 Jahre. John ist unschuldig. Herr Lord befindet sich momentan im Nindreu-Institut. Ja, und? Er wird dort einer Traumanalyse unterzogen. Was heißt denn hier unterzogen? Ja, unterzogen. Er hat sie selber beantragt. Ja, das einzig Richtige, was er machen kann. Er hat mir gesagt, dass Sie mit seinem Handy an dem Abend Fotos gemacht haben. Ja, das stimmt. Das müsste die Uhrzeit gespeichert haben, nicht wahr? Das Handy findet sich nicht auf der Liste der sichergestellten Beweisstücke. Ich hatte gehofft, es hier zu finden. Das müsste ja eigentlich auf seinem Schreibtisch liegen. Das ist totale Chaos. Ich habe geglaubt, hier ist eingebrochen worden. Der objektive Beweis, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Errungenschaft der Traumanalyse und nicht zuletzt das Implantat. Wir können heute feststellen, wo sich jeder der freiwilligen Implantatsträger zu welcher Zeit auch immer aufhält. Wir haben Fehlverhalten und Kriminalität weitaus besser im Griff als noch vor ein paar Jahren. Klar ist, dass diejenigen, die, wie man so schön sagt, das Tageslicht scheuen, eindeutig in den verbleibenden 20% der Implantatsverweigerer zu finden sind. In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ausschließlich in diesem Sinne, ist dem Gesetzesvorhaben der Regierung zu einer Implantatspflicht des Steuerkunden zuzustimmen. Die Offenlegung aller Daten gibt sowohl dem einzelnen Bürger die Möglichkeit, Stichwort Gestaltung der individuellen Lebenskostenrechnung, Ja, ja. Du hast recht. Der Vortrag des Staatssekretärs war ermüdend. Die Implantatspflicht kommt. So oder so. So, was ist denn das jetzt hier? Paar 3? Bergab. Und es ist trocken. Ich denke, ein Eisen 9. 112 Meter. Recht wird gesetzt und beruht im günstigsten Fall auf gesellschaftlichem Konsens. Friede und Sicherheit werden nicht durch Gerechtigkeit, sondern durch Herrschaft gesichert. Der alte Thomas Hobbes. Ja, ja. So, Sie haben die Ehre, Herr Staatsanwalt. Und was spielen wir heute? Die Rechnung im Clubhaus? Jo. Gestaltung der individuellen Lebenskostenrechnung. Ach, was für ein Wortungetüm. Wenn jeder darf sein Dasein berechnen und alle berechnen das Gleiche und alle sind individuell beschäftigt. Ja, ich möchte wissen, welche Software dem Herrn Staatssekretär die Rede vorgegeben hat. Vom Volksvertreter zum Content-Gesicht. Um politischen Inhalt zu verkaufen, braucht es wie eh und je ein vertrauenerweckendes Gesicht. Seine Null. Da lobe ich mir zum Beispiel John Lord. Wie kommst du denn jetzt auf den? Naja, er entscheidet sich wider alle Vernunft gegen Strafmilderung und für die Traumanalyse. Ja, das ist ein Fall, wo mich das Motiv tatsächlich mal interessiert. Mord wegen eines geringfügigen Kredits. Also wenn er nicht selbst die Traumanalyse beantragt hätte, dann hätte ich es getan. Die Herren, zwei Pilz, bitte sehr. Komm's. Zum Wohle, die Herren. Na, dann erstmal Prost. Prost. Bist du eigentlich noch mit dem Nienendreu-Institut verbandelt? So, Basis steht, Sommerwiese, John sitzt unter einem Baum, sehr schön, Vogelgezwitscher, ein bisschen Wind, perfekt. Ja, er genießt, das ist gut. Alle Werte sind konstant. Okay, alles beibehalten. Das sind unsere Ausgangswerte für alles Weitere. Und, wie fühlen Sie sich, John? Ich darf Sie doch John nennen. Sonderbar. So leicht. Als ob... Ja? Wenn sich das Gehirn im Traum reorganisiert, muss doch der Traum Bezug auf zuvor Erlebtes haben. Es ist aber nicht ganz einfach zu erkennen, worauf. Die Bezüge sind komplex und nicht immer linear. Und von dem, was ich träume, was ist von Ihnen? Und was ist von mir? Die Sommerwiese, habe ich die aus freien Stücken geträumt, oder? Das ist genau das, John, worüber ich mit Ihnen nicht sprechen kann. Die Gefahr, dass die Objektivität der Analyse beeinflusst wird, ist zu groß. Verabreichen Sie mir eigentlich irgendwelche Medikamente? Danke, dass Sie beide gekommen sind. Herr Carlos Ortega, Sie sagen schon morgen aus, Sie sind ein enger Freund von John Lord? Eng würde ich jetzt nicht sagen. Juliette und ich kennen uns seit der Schulzeit. John kenne ich erst, seitdem die beiden zusammen sind. Tragen Sie ein Implantat? Ja. Das tut wohl kaum was zur Sache. Sicher. Es ist nur so, hätten Sie keins, würde man das vor Gericht sicherlich registrieren. Wie dem auch sei. Stand der Dinge ist folgender. John Lord wird zur Tatzeit am Tatort lokalisiert. Ebenso sein Auto. Fingerabdrücke... Der Bordcomputer zeigt die genaue Fahrtstrecke, Fahrtzeiten, einen Alkoholpegel von 0,0 Promille. Das ist doch ein Witz. Wir haben die ganze Nacht zusammen getrunken. Ich möchte Ihnen nur in Erinnerung rufen, womit die Staatsanwaltschaft aufwarten wird. John Lords DNA ist gefunden worden. Man hat Haare sichergestellt. Und nicht zuletzt die Aufnahmen der biometrischen Videoüberwachung am Hauseingang zeigen John Lord. So dämlich kann man doch gar nicht sein. Das gibt's nicht. Darf ich die Aufnahmen mal sehen? Sie werden Ihnen morgen im Rahmen Ihrer Aussage gezeigt werden. Ich darf Ihnen keine Beweismittel vorlegen, aber ich kann Ihnen versichern, dass Herr Lord eindeutig zu erkennen ist. Es kann doch nicht sein, dass Alibi-Zeugen kein Gewicht mehr haben. Außerdem kann man objektive Beweise manipulieren. Frau Müller, bitte. Wann haben Sie eigentlich die Wohnung verlassen, Herr Ortega? So gegen 16:30, denke ich. Denken Sie? Ja, ich... Das stimmt. Carlos ist eingeschlafen, ich habe ihn geweckt und nach Hause geschickt. Um 16:30. Ich habe die Wohnung dann um 19:30 verlassen und bin ins Doremi arbeiten gegangen. Das Mütter-Kinder-Café? Am 1. Mai? Genau, ganzjährig geöffnet. Die Staatsanwaltschaft wird versuchen, Ungereimtheiten in ihren Aussagen, den Alibis, aufzuzeigen. Wahrheit bleibt Wahrheit. Es steht zu befürchten, dass Sie in Anbetracht der Beweislage niemanden im Gericht überzeugen werden. Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft versuchen wird, Sie des Meineids und der Beihilfe zu beschuldigen. Aber wir haben doch nicht nur unsere Alibis. Wir haben doch auch die Traumanalyse. Tja, die Traumanalyse kann ein gewichtiges Argument für uns werden. Allerdings sind Ihre Aussagen vor der Bekanntgabe des Ergebnisses der Traumanalyse angesetzt. Ihre Aussagen sind eindeutig. Deshalb lassen Sie uns darauf konzentrieren, welchen Druck wir von der Staatsanwaltschaft erwarten müssen. Ich möchte, dass Sie einen Antrag auf Begutachtung der objektiven Beweise stellen. Objektive Beweise sind manipulierbar. Fingerabdrücke, der Klassiker, jederzeit platzierbar. Und DNA... Frau Müller. In einer Studie aus dem Jahr... Frau Müller, glauben Sie denn allen Ernstes an einen Komplott? Dass alle Beweise manipuliert sind? Alle? Wer sollte so einen Aufwand betreiben? Und warum? Und selbst wenn ich glauben würde, dass es eine Verschwörung gäbe, dann bräuchte ich etwas Handfestes. Im Übrigen wäre es taktisch unklug, ohne stichhaltige Begründung einen Antrag zu stellen, der den Richter nur gegen uns einnehmen kann. Was ist mit Johns Handy? Ich habe alles versucht. Es ist leider nicht zu orten. Merkwürdig, nicht? Die Polizei durchwühlt die Wohnung und das Handy verschwindet. Juliette! Was? Frau Strawinski will John verteidigen, uns helfen. Frau Strawinski? Sie glauben, wir lügen, nicht wahr? So, Basis steht, Sommerwiese, John sitzt unter seinem Baum. Werte konstant, wie gehabt. Dann schicken wir ihm sein Mordopfer. Oh, das ist ja eine Überraschung. Guten Tag, Herr Lord. Herr Bader, ist das ein Tag? So ist es. Ist heute etwa Bank Holiday? Rückentag. Tja, ginge es doch immer so, nicht wahr? Puls leicht erhöht. Wenn das eine Anspielung sein soll, Herr Lord. Ich kann Ihnen wirklich versichern. Wir nichts haben für ungut, Herr Bader. Sie werden mir sagen, Ihnen seien die Hände gebunden gewesen. Ein Kleinkredit für einen Selbstständigen lohnt sich nicht. Vorschriften, Regeln etc. Auf jeden Fall nichts Persönliches. Letztlich haben Sie recht. Es ist das System, dem Sie allerdings dienen. Trotzdem schon, das ist deutlich. Und ich weiß, auch Sie müssen am Kacken bleiben. Wir sollten beide etwas provokanter sein. Jetzt werden Sie sein, nicht was? Beleidigend, ja. Es gibt auch andere Geldgeber. Das hängt allein von Ihrer Initiative ab. Sie müssen nur Biss zeigen. Hm? Naja, Sie wissen so gut wie ich, dass die Ablehnung der staatlichen Kreditvergabe in meinem Register Scoring, nicht wahr? Ja, Scoring. Ja. Die Raster der Kategorisierung funktionieren gut. Das zeigt Ihnen jede zweite Politrede. Ach, tatsächlich? Das war ich erstaunlich ruhig. Und dass diese Klassifizierung, will ich sie mal nennen, längst auch wirtschaftlich hervorragend genutzt wird, hat sich wohl auch bis zu Ihnen herumgesprochen. Erfüllt die Auseinandersetzung sie intellektuell. Das glauben Sie, ja? Und Sie wissen, dass ich nichts dagegen tun kann. Vielleicht möchte man tatsächlich den unselbstständigen, ja, unmündigen, gegängelten Bürger, der nicht mehr unterscheidet zwischen dem, was er selbst will, und dem, was ihm als breiter gesellschaftlicher Konsens, als eigene Meinung untergejubelt wird. Ach, Herr Lord. Wissen Sie es? Vielleicht ein bisschen zu ideologisch. Ach, lecken Sie mich am Arsch. Ach was. Kontenance bewahren, Herr Lord. In dem Alter darf da noch ein bisschen kritischer Idealismus vorhanden sein. Erstaunlich gelassen. Die Daten weichen stark von unseren bisherigen Erfahrungswerten ab. Wenig körperliche Präsenz gegenüber Bader. Schon seltsam. Holen wir ihn zurück in den Schlafmodus. Sie haben ihn schon Bader begegnen lassen. Und? Es manifestiert sich keinerlei Anzeichen zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft. Sein Unterbewusstsein scheint sich überhaupt nicht mit seiner Tat zu beschäftigen. Er kann Ihnen doch nicht etwa etwas verheimlichen oder Ihnen was vormachen. Wohl kaum. Klingt so, als ob er sich nicht entscheiden könnte. Wie meinen Sie das? Naja, ob er schuldig oder unschuldig ist. Ich glaube nicht, dass John Lord irgendetwas zu entscheiden hat. Aber ungewöhnlich ist es schon. Warten wir die nächsten Phasen ab. Wir waren verabredet, du erinnerst dich? Wie ist es gelaufen? Was ist passiert, Carlos? Ich warte. Warum ist deine verfickte Mailbox nicht an? Juliet. Ich fass es nicht, du sitzt hier und trinkst. Gibt's was zu feiern? Juliet. Tatsächlich trinkst du nicht, du bist besoffen. Ja, ja. Es ist schizophren. Was, Carlos? Was? Der Staatsanwalt. Genau wie Strawinski gesagt hat. Sie wussten, dass ich meinen Lappen losgeworden bin. Haben ständig drauf rumgeritten, wie viel wir getrunken haben. Was ich so am Tag konsumiere. Ob ich mich für einen Alkoholiker halte. Ob ich mir sicher wäre, in der Nacht selbst die ganze Zeit anwesend gewesen zu sein. Wenn man dich hier so sieht, dann kann man schon an einen Alkoholiker denken. Scheiße! Was ist mit der biometrischen Videoaufzeichnung? Das war richtig unheimlich. Wieso? Was war damit? Was, Carlos? Es war eindeutig John! Verdammte Scheiße! Verstehst du? Die Kamera hat eine Kennung. Die Kennung ist die des Tatorts und man sieht, wie John nach dem Augenscan im Haus verschwindet. Scheiße nochmal! Manipuliert, Mann. Das war so real. Die haben die Scheiße manipuliert. Wie hat John auf das Video reagiert? Er hat gelacht. Was? Ja, er hat einfach gelacht. Als er das Video... Er hat einfach nur gelacht. Dann kam die Nummer mit Meineid und Beihilfe, als ob die unser Gespräch mit Strawinski abgehört hätten. Und? Was und? Du bist doch nicht eingeknickt, Carlos. Nein. Nein, nein, natürlich nicht. Ja. Jetzt hör auf zu trinken, Scheiße. Was, naja? Juliet, ich hab's Ihnen gleich zu Anfang gesagt, mehrmals, aber... Der Staatsanwalt. Und dann John auf diesem Video... Du hättest die Gesichter. Und dann hat der Staatsanwalt immer wieder gefragt, woher ich zweifelsfrei wissen kann, dass ich nicht schon um 2 Uhr eingeschlafen bin. Du hast ihm gesagt, dass du eingepennt bist? Du bist erst gegen 4 eingepennt, du Arschloch. Ja. Ey, es ist eine Sache, dass du dein Leben hier nicht auf die Reihe kriegst, aber dass du John in die Scheiße reitest. Ja, ja, hast recht. Scheiße. Juliet. Was? Juliet, ich weiß einfach nicht mehr... was ich noch glauben soll. Wie fühlen Sie sich, John? Seltsam. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mir gehen die Bilder aus dem Gerichtssaal nicht mehr aus dem Kopf. Aus meinem Traum. Was macht das mit Ihnen? Ich fühle mich unsicher. Irgendwie nackt. Was sehen Sie? Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus meinen Träumen? Wie gehen Sie mit diesem Gefühl um? Ich lasse es zu. Sehr gut, John. Lassen Sie uns auf Ihren Traum konzentrieren. Woran erinnern Sie sich? In meinem Traum habe ich Herrn Bader meine Meinung gesagt. Schon wieder diese Wiese. Es war unglaublich klar. Zum Greifen nah. Als ob ich mich in einem Film befinde und mich selbst während meines Handelns beobachte. Was haben Sie empfunden? Erstaunen, dass ich überhaupt mit dem Typen geredet habe. Wozu? Ich schweige eher, rede vielleicht noch mit Juliette oder Carlos. Naja, mit dem wohl auch nicht mehr. Ich schreibe Tagebuch, wissen Sie? Das ist ein guter Ausgleich. Auf deinen Birdie. Auf deinen Doppelbogie. Wie läuft der Prozess? Wir hatten gestern Herrn... Ortega im Zeugenstand. John Lords Freund und Alibi. Ja. Völlig unglaubwürdig. Alkoholiker. Ich glaube, selbst die Kollegin der Verteidigung war überrascht. Na, mich überrascht das nicht bei der Beweislage. Mhm. Ja, ja, man kennt seine Pappenheimer. Allerdings muss ich zugeben, dass ich bei Ortega ständig das Gefühl hatte, dass er ehrlich ist. Wirst du auf deine alten Tage noch Psychologe? Ja. Erst interessierst du dich für das Motiv und jetzt verteidigst du einen Lügner und Säufer, mein lieber Mann. Übrigens, der Vollständigkeit halber, der Leiter des Niendroy-Instituts möchte die Tagebücher von John Lord einsehen. Sagt dir das irgendwas? Was ist das? Komisch, wieso? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was? Wer? Ja? Ich? Dritte Etage? Gut erkannt. Ist der Hasi-Straße 17. Wird das hier ein Interview? Dritter Stock, Wohnung links. Sie, wer sind Sie? Sonst noch was? Verpisst. Ey, Moment, warten Sie. Was machen Sie in meiner Wohnung? Welcher Teufel reitet dich denn? Das frage ich Sie. Ich wohne hier. Ich kenne Sie nicht und trotzdem machen Sie mir meine Wohnungstür auf. Gesehen? Was steht da? Wladimir Vatislas. Ich bin Wladimir Vatislas. Und wie heißen Sie? John Lord. Entschuldigen Sie, aber... Haben Sie eine Krise? War Juliette hier? Juliette? Ja, meine Freundin. Ich wohne hier, dürfte ich mal reinkommen? Juliette. Ja, ich kannte mal eine Juliette. Eine hübsche, klein, braune Haare. Was? Also, das war nie ernst gemeint. Nein, ich meine in den letzten Tagen. Ich muss Juliette finden. Machen Sie, was Sie tun müssen, aber nicht hier. Ein schönes Leben. Nichts, aber auch gar nichts lässt einen Hang zur Gewalt erkennen. Bisher nicht, da haben Sie recht. Er schreibt Tagebuch. Wieso haben wir das nicht? Für unser Vorgehen könnte das von elementarer Bedeutung sein. Elementar? Tja, vielleicht, wenn man sich so seine Werte ansieht. Vielleicht doch eine Tat im Affekt. Er hat 2 Magazine auf sein Opfer abgefeuert. Und der Schock verdrängt? Nur mal angenommen, er wäre unschuldig. Der Tathergang zeugt von extremer Gewaltbereitschaft. Wovon uns John bisher nichts gezeigt hat. Bei unseren bisherigen Kandidaten fanden sich die Belege wesentlich früher. Und wenn wir ihn dem Maß an Gewalt aussetzen, welches er selbst gegenüber Bader angewandt hat? Psychologisch gibt es keinen eindeutigen Hinweis auf ein derartiges Gewaltpotenzial. Mal angenommen, er wäre unschuldig. Also ich betone, wäre. Stichwort objektive Beweislage. Dann würden wir das Risiko eingehen, ihn einer Gewalt auszusetzen, die er so nicht kennt. Strawinski? Wir müssen uns treffen. Frau Müller? Ja, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Könnten Sie in einer Stunde ins Doremi kommen? Tut mir leid. Ich bin unterwegs und erst morgen wieder in der Stadt. Was ist los? Wir müssen reden. Ich habe etwas für Sie. Es ist wichtig. Um was geht es denn, Frau Müller? Die Polizei war bei mir und hat nach Johns Tagebüchern gefragt. Unglaublich. Holen wir ihn in den Schlafmodus zurück. Er ist unschuldig. Er kann nicht unschuldig sein. Ich sage lediglich, die unserer Analyse zugrunde liegenden Daten kommen zu dem eindeutigen Schluss, dass John Lord unschuldig ist. Und die Beweislage, verdammt nochmal? Die Beurteilung dieses Widerspruchs ist Sache des Gerichts. Scheiße. Entweder Lord ist unschuldig, oder es ist uns hier ein Verfahrensfehler unterlaufen. Wer sagt uns, dass es sich dann nicht um einen grundsätzlichen methodischen Fehler handelt, der sich halt bei John Lord zum ersten Mal zeigt? Das hieße, um einen etwaigen Fehler zu finden, bräuchten wir verdammt viel Zeit. Haben wir die denn? Klingt so, als ob er sich nicht entscheiden könnte, ob er schuldig oder unschuldig ist. Na egal. Wozu soll sich John nicht entscheiden können? Machen wir Schluss für heute. Vertagen wir uns auf morgen. Etwas Schlaf wird uns allen gut tun. Wir finden schon eine Lösung. Was heißt hier Lösung? Unterdrückung von Beweismaterial ist kein Kavaliersdelikt. Aber jetzt sagen Sie mir erstmal, weshalb Johns Tagebücher bei Ihnen stehen. John war da eigen. Er will seine Vergangenheit nicht um sich haben. Sie finden das sicher seltsam, nicht? Ungewöhnlich, aber interessant. Und haben Sie gelesen? Musste ich doch, oder? Der letzte Eintrag ist schwer zu lesen. Ich weiß, der Bordcomputer hat 0 Promille registriert. Die werden sagen, John hat sich nach der Tat betrunken. Die Handschrift beweist also gar nichts. Nur wofür? Um sein Tagebuch zu fingieren? Und dann vergisst er es Ihnen zu geben? Und er lässt es Ihnen dann durch mich zukommen, obwohl er weiß, dass ich es normalerweise nie lese? Danke. Es ist völlig unschuldig. Wissen Sie, was ich meine? Er wollte Holzfiguren schnitzen. An Touristen verkaufen. Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Juliet, wir machen Folgendes. Ich gucke es mir in Ruhe an, gebe es Ihnen dann zurück. Daraufhin werden Sie zur Polizei gehen und angeben, Sie hätten es zufällig zwischen Ihren Büchern entdeckt. John Lord ist einzigartig. Ein Phänomen. Oder aber Sie müssten zugeben, dass es einen Fehler in Ihrem Verfahren gibt. Wir prüfen das. Sie wissen, das Gericht erwartet Ihr Gutachten, Herr Professor. Man könnte fast meinen, dass John Lord unschuldig ist. Na wohl kaum. Seine psychoemotionale Disposition korreliert auffällig wenig mit der Tat. Wie Sie damals sagten, als könne er sich nicht entscheiden. Was wollen Sie jetzt in Sachen Gutachten unternehmen? Wir können ja wohl kaum einen Aufschub beantragen. Was für ein Licht würde das auf das Nimdroy-Institut werfen? Auf das Verfahren der Traumanalyse? Ein fehlerhaftes Verfahren? Und wir haben die ersten Schritte für das neue Gesetzesverfahren zum Reprogramming eingeleitet? Die Presse? Nicht auszumalen. Ich fürchte, das wäre das Ende für das Nimdroy-Institut und meins vermutlich auch. Zumindest wären Sie meine Unterstützung los. Und von Drittmitteln und Forschungsgelder brauche ich aber nicht zu reden. Nein. Schauen Sie. Das Gericht wird Lord schuldig sprechen. Unabhängig davon, wie das Gutachten ausfällt. Aber was kann ich tun, wenn wir unsere Daten so dem Gericht vorlegen? Arbeiten Sie dran. Vielleicht eine weitere Analyse? Allerdings scheint es mir ratsam, dass Sie sich mal mit Ihrer Kollegin zusammensetzen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sich niemand im Saal für meine Aussage interessiert hat. Aber nein. Juliet, dass der Staatsanwalt nicht versucht hat, Ihre Aussage in Frage zu stellen, zeigt doch, dass Sie sehr glaubwürdig aufgetreten sind. Entschuldigen Sie, es klingelt. Ich melde mich morgen bei Ihnen. In Ordnung? In Ordnung. Bis dann. Bis dann. Um diese Uhrzeit. Ah. Sie sind schon da. Ich dachte, ich wäre der Erste. Niemand sich täuschen kann, nicht wahr? Eine neue Versuchsanordnung. Klären Sie mich auf. Was bereiten Sie davor? Mach schon auf. Wer ist denn da? Guten Abend, Frau Strawinski. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Haben Sie auch einen Namen? Ich komme vom Nimdroy-Institut. Ich möchte mit Ihnen über John Lord reden. Es ist wichtig. Bitte. Die Mordnacht. Ich sehe keine andere Lösung. Also, um ehrlich zu sein, ich habe genauso gedacht. Nur habe ich nicht geglaubt, dass unsere geschätzte Kollegin da mitspielt. Ich verstehe das richtig. Ihre Traumanalyse ist zu dem Ergebnis gekommen, dass John unschuldig ist. Genau. Und ich kann mir meine Entlassung nur dadurch erklären, dass der Professor freie Hand haben will. Ich schätze, dass er eine Analyse durchführen wird, von der er annimmt, dass sie die gewünschten Daten bringt. Dann kann er das entsprechende Gutachten an das Gericht geben. Wir haben uns einvernehmlich getrennt. Kaum zu glauben. Weiß sie das? Nein, sie weiß nichts. Aber sie wird sich ihren Teil denken. Allerdings handelt es sich dabei um reine Spekulation. Das heißt, wir führen diese Analyse zu zweit durch? Ganz recht. Ich denke, wir setzen Lord in sein Auto und programmieren sein GPS mit der Adresse des Tatorts. Und wenn diese Analyse wiederum seine Unschuld anzeigt? Dann Dann nutzen wir den Ort als autobiografischen Anker. Und wenn John tatsächlich unschuldig ist? Man könnte für die Traumanalyse ein bestimmtes Setting der Mordnacht wählen. Zum Beispiel, er sitzt in seinem Wagen. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, das gleiche Setting als autobiografischen Anker für John Lord zu nutzen. Was ist das? Ein autobiografischer Anker? Das ist ein Ort oder Zustand, der John Lord bekannt ist oder den er gewohnt ist. Ausgehend von diesem autobiografischen Anker beginnt man dann, John Lords Erinnerung zu überschreiben und damit zu ersetzen, ihn zu reprogrammieren. Das heißt, immer vorausgesetzt, die Traumanalyse liefert nicht die gewünschten Daten. Dann wollen wir mal. Okay. In 250 Metern bitte rechts abbiegen. Sie kommen hierher, erzählen mir diese haarsträubende Geschichte. Sie können keinerlei Beweis, noch nicht mal irgendwelche Indizien. Was glauben Sie denn eigentlich, was ich jetzt unternehmen soll? An wen hätte ich mich denn sonst wenden sollen? Wenn ich jetzt irgendwelche Schritte unternehme aufgrund Ihrer Aussage, dann... Okay. Kommen Sie. Na los, beeilen Sie sich. Hier Ihre Jacke. Was haben Sie denn vor? Wir fahren zum Richter. Determiner Straße 13a. Sie haben Ihr Fahrtziel erreicht. So, da wären wir. Wie sind seine Werte? Konstant. Was, wenn der Richter uns nicht glaubt? Und? Sie müssen ihn überzeugen. Sonst haben wir keine Chance auf eine Hausdurchsuchung für das Institut. Aber Sie glauben mir doch, oder? Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie John in die Mordnacht versetzen und analysieren wollten? Ich würde ihn, wie gesagt, in sein Auto setzen und zum Tatort fahren lassen. So. Jetzt bin ich gespannt. Werte weiterhin konstant. Und wie würde es dann weitergehen? Ja, er macht den Augenscan und würde das Haus betreten. Wenn er unschuldig sein sollte und noch nie in Baders Wohnung war, wie er sagt, warum sollte er dann ins Haus gehen? In Träumen reflektiert man nicht, sondern handelt instinktiv. Wir haben John als neugierigen Menschen kennengelernt. Und sein GPS gibt ihm ja die Hausnummer an. Sieht so aus, als ob er nicht wüsste, wo er hin will. Sieht ganz so aus. Ja. Gut, dann steht John im Foyer. Wie geht es dann weiter? John weiß nicht, in welcher Etage sein vermeintliches Opfer wohnt. Wenn er unschuldig ist, weiß er auch nicht, ob er die Treppe oder den Aufzug nehmen soll. Wenn sich John nicht wie gewünscht verhält, wird meinem Team endgültig klar werden, dass John unschuldig ist, weil er den Ort nicht kennt und sich verloren vorkommt. Dann müssen sie eine Entscheidung treffen. Welche? Ob sie John motivieren, ihn zum gewünschten Verhalten bringen, seine Erinnerung überschreiben. Das nennt man dann Reprogrammieren. Reprogrammierung läuft. Gut. Und jetzt motivieren wir ihn. Das Treppenhaus. Okay. Reprogramming. Unglaublich. Der Pressehype, der da gerade läuft, die scheinen gar nicht zu begreifen, um was es da wirklich geht. Ich hatte schon den Eindruck, dass man über die außerordentlichen therapeutischen Möglichkeiten berichtet hat. Wenn Sie recht haben, dann erlebt John Lord gerade eine außerordentliche therapeutische Möglichkeit. Was ist eigentlich mit der Waffe? Wenn Sie träumen, sind Gegenstände doch oftmals einfach plötzlich da. Sie tauchen quasi aus dem Nichts auf. Das heißt, Ihr Team hat alles in der Hand, um John den Mord beginnen zu lassen. Und Und wenn man John im Traum die Tat begehen lässt, liefert er in der folgenden Traumanalyse alle für eine Mordtat charakteristischen Werte. Der Professor kann beweisen, dass John laut Traumanalyse schuldig ist. Bevor wir den Richter jetzt aus dem Bett klingeln, haben Sie sich eigentlich nie die Frage gestellt, wer ein Interesse an diesem ganzen Wahnsinn haben könnte, wenn Lord unschuldig ist? Wie kommt es dann zu dieser erdrückenden Beweislast? Ich weiß es nicht. Haben Sie überhaupt eine Vorstellung davon, was Sie hier möglicherweise lostreten? Programm der Freiheit von Fabian von Freyer und Andreas von Westphalen. Die Rollen und ihre Darsteller: Jean Lord, Jonas Beck, Juliette Müller, Hanna Werth, Strawinski, Janina Sachau, Professor Wolf Anjol, Psychologin Edda Fischer, Assistent Luis Friedemann Thiele, Politiker Hannes Hellmann, Carlos Ortega, Matthias Kelle. Auch wenn ich ziemlich verärgert bin, dass Sie mich so spät nachts geweckt haben. Aber diese Geschichte... In weiteren Rollen Nikolaus Bender, Ralf Drechsler, Peter Harting, Waldemar Hoge, Jochen Langner, Dirk Ossig, Stefan Preis, Christina Pucciata, Simon Roden, Florian Seigerschmidt und Sascha Zschorn. Nichts für ungut, die Damen. Bei allem Humor. Ich muss morgen ins Gericht. Sie verstehen. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Regie, die Autoren. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.